Da gehen wir nicht mehr hin. Wolfram Siebecks Restaurantverrisse. Eine Sendung von Ulrich Gerhardt. 2016 starb Wolfram Siebeck, der bekannte Restaurantkritiker der Zeit, des Stern, des Feinschmecker und der Süddeutschen Zeitung. Meine erste von zwei Begegnungen mit ihm hatte ich erst im August 2015 auf seiner Burg Malberg im Breisgau. 40 Grad im Schatten waren es, indem wir uns tatsächlich im Garten unter einer Linde zusammen mit seiner Frau Barbara an kühlem Wein labten. Am Ende unserer schönen Unterhaltung übergab er mir, das hatte er angekündigt, 36 Audiokassetten aus den Jahren 1980 bis 85, die er als Protokollmedium und Arbeitsmaterial bei seinen Restaurantbesuchen besprochen hatte. Beim Abspielen zu Hause meinte ich, Siebeck bei Live-Reportagen zu erleben, so perfekt, in Inhalt und Form kamen sie daher. Er hätte sie nie wieder gehört, sagte er, hätte sie einzig zur Klärung seiner Gedanken benutzt. Bis heute sind sie unveröffentlicht geblieben und waren auch dafür nicht vorgesehen. Er hoffe nun, dass ich etwas damit anfangen könne. Tatsächlich, jetzt versuche ich das. Angesichts der vielen Kochshows von heute ist es sicher von Interesse, wie das angefangen hat. Als einer der ersten weckte Siebeck damals die Aufmerksamkeit der Deutschen für die französische Küche und Esskultur. In seinen Kritiken misst er Köche und Restaurants an Anspruch und Realität, spart nicht mit Furor und Humor und lässt uns an seiner Liebe zum Vollendeten, an seinen Enttäuschungen und Begeisterungen teilhaben. Das hat historischen Wert. Wenn wir heute eine hochentwickelte Esskultur und mit Sternen ausgezeichnete Restaurants in Deutschland haben, so geht das mit auf Wolfram Siebeck zurück. Siebeck wurde damals geliebt und gehasst. Die einen kochten begeistert seine Rezepte, die anderen fühlten sich durch seine pointierte Art angegriffen. Sein anspruchsvolles Urteil, sein kritischer Absolutheitsanspruch reizte sie auf. Feindschaften waren die Folge. Unsere heutige Sendung versammelt vorwiegend Verrisse, Kritiken über Restaurants, die ihn enttäuschten. Hierin, aber auch in seinen Vorlieben und geschmäcklerischen Eigenheiten, hielt sein Publikum ihn gern für arrogant. Entsprechend hagelte es immer wieder Leserbriefe an die Zeit, die wir ihnen auch nicht vorenthalten wollen. Um zu sehen, dass er auch anders kann, beginnen wir mit einer Lobeshymne. Die beschriebenen Restaurants vom Anfang der 80er Jahre gibt es so natürlich nicht mehr. Viele existieren und reüssieren aber auch heute noch. 7, 8, 9, 10. Restaurant L'Oasis von Louis Houtier in La Napoule, Frankreich. Zum Houtier ist zu sagen, dass er einfach wieder mal eine Schlacht geschlagen hat, wo er auf der ganzen Linie gesiegt hat. Wiederum mal ein Menü, diesmal kein großes langgängiges, sondern nur drei Gänge. Was waren das für Gänge? Was für eine Salate hat er wieder hingekriegt? Immer schon hat man gesagt, er macht die besten Salate der Welt. Dieser hier sicherlich war eine Sensation. Ein Salat mit pürierten frischen Austern, die mit etwas Meerrettich gewürzt waren und darauf ein großer Haufen Kaviar. Und das alles auf einem Salat mit einem seiner berühmten schönen Vinaigretten. Mein Gott im Himmel, sowas muss man erstmal gegessen haben, um zu wissen, was Salat sein kann. Ebenfalls ein Zander, der in Frankreich sehr, sehr selten ist. Wie der gekocht war, butterweich, nichts hier roh an den Gräten, aber auf keinen Fall trocken. Es war irgendwie wieder mal so schön. Und dazu gab es eine Trüffelsoße, eine Trüffelbuttersoße, in der sehr, sehr viele klein gehackte Trüffelstückchen waren. Und das Trüffelaroma war so großartig, dass man sagen konnte, so einen Zander noch nie gegessen. Einfach war es, aber toll. Ja, und dann kam dieses Hauptgericht, diese wunderbare Entenleber, die gebraten war und aussah, als wäre sie nur eben vielleicht mal ganz kurz pochiert. Da war nicht irgendeine Spur von Pfanne, nicht irgendeine Spur von heißem Fett, von angebraten dran. Diese Unsitte, die ja auch passiert, oder diese Nachlässigkeit, die auch in den besten Restaurants passiert. Wie das also sensibel hingekriegt war, das war schon einmalig. Und dazu, mein Gott, man will es kaum sagen, man will es kaum glauben, es war eine Ingwersoße. Eine Soße mit vielen fein geraspelten, frischem Ingwer drin. Etwas theoretisch zunächst vielleicht nicht gerade Notwendiges, nicht gerade Logisches und trotzdem dazu nicht Kiwi, nicht Kunkel, nicht Papaya, wie heißt das andere da, wir werden es rauskriegen, diese komische Frucht, Mango in Scheiben geschnitten. Ja, und es passte alles. Und dann das Allertollste dazu, nebenan gab es ein kleines Kartoffelgratin, aber nicht mit Sahne, sondern nur mit Bouillon gratiniert und darüber einige feine Trüffelstreifchen gerieben mit ungeheurem Aroma. Wie das alles zusammenpasste. Und dann dazu noch die Empfehlung von Herrn Uchi dazu, ein Y durchzutrinken von Anfang bis Ende. Das bringt nur er fertig. Alles diese vollen Akkorde, der Y, jeder weiß, was das für ein Wein ist, jeder, man glaubt ja manchmal, wird nicht passen, das heißt, zum Salat hat er natürlich nicht gepasst, da trank man dann Champagner, aber natürlich zu dieser Trüffelbuttersoße, da wäre ein weißer Burgunder fast zu schwach gewesen und zu der Leber sowieso, und welcher Rotwein hätte denn da gepasst, das war einfach so ideal wieder. Und dann diese wunderschönen Kuchen und Torten, die er hat, und da er auch verspricht, dass mit der Käse, mit dem Käseangebot sich neu zu orientieren. Bisher war das sträflich vernachlässigt worden. Da kann man nur sagen, das ist eine Küche, die einfach nicht übertroffen wird. La Côte d'Or von Bernard Loiseau in Saulieu, Frankreich. 6, 7, 8, 9, 10. Das Restaurant La Côte d'Or in Saulieu hat eine große Tradition. Vor 20 Jahren gehörte es zu den besten Frankreichs unter Alexandre Dumain, der einer der großen Chefs war und von dessen Künsten die Feinschmecker, die älteren Feinschmecker noch heute voll Begeisterung erzählen. Danach übernahm es vor ungefähr 12 Jahren François Minot, und ich erinnere mich selber noch, dass wir bei ihm wunderschöne Sachen gegessen hatten. Das war eben damals schon eine große Küche, und überhaupt mein erstes Erlebnis der Nouvelle Cuisine hatte ich hier bei ihm vor ungefähr 10 Jahren, als ich zum ersten Mal Lachs aß, der an den Gräten noch rosa war, also ein ganz kurz pochierter Lachs. Damals wurde das als Spezialität des Hauses ausgegeben, den Begriff Nouvelle Cuisine kannte man damals noch nicht. François Minot hat sich zurückgezogen, ist aus dem Beruf überhaupt, ist Antiquitätenhändler geworden. Und nach ihm folgte ein als Küchenchef Bernard, oder wie er heißt, auch Loiseau. Aber der Patron des Hauses ist ein gewisser Monsieur Verger, der in Paris mehrere Lokale haben, die von den, von Gourmillon und so weiter, besonders auffällig gelobt werden. Ich war häufig hier und hatte niemals den Eindruck, dass es mehr als diesen einen Stern verdiente, den der Guide Michelin ihm zugeteilt hat, dass aber diese Hymnen der Brüder Gourmillon immer übertrieben war. Voraussagend kann man sagen, auch jetzt beim neuesten Besuch im Herbst 80 ist dieser eine Stern gerechtfertigt. Alles andere, alles mehr, wäre völlig ungerechtfertigt. Man kann beklagen, dass das Dekor immer noch 50er Jahre ist, dass Tische und Stühle relativ primitiv, die Dekoration nicht besonders geplant ist und so weiter. Meiner Meinung nach ist das nicht allzu wichtig. Wir kennen auch Gegenbeispiele, wo der übertriebene Dekorationszwang zu nichts führt, nicht wahr, was irgendwie kulinarischen Ruhm gerechtfertigt. Der Verzicht auf Blumen ist vielleicht etwas zu beklagen. Die Beleuchtung ist abends besonders trist hier, aber immerhin, es gibt nur 11 Tische, und das ganze Ding hat immer noch die Atmosphäre von Intimität, wie es das immer war. Nun fangen wir an, die Speisekarte ist, man merkt, dass da ein Koch da ist, der sich große Mühe gibt, und es sieht alles ganz toll aus, die Speisekarte. Und es fängt ja damit an, dass als Amuse-Gueule nur ein winzige Millefeuille mit einer Duxelle gereicht wird. Nicht schlecht das, aber im Vergleich zu diesem, zu Hermitage, eben doch sehr, sehr bieder und sehr, sehr armselig. Da muss man gleich sagen, der Service ist leider nicht gut, obwohl zum Teil nur 7 Gäste heute da waren, verteilt an 4 Tischen. Saß man vor leeren Gläsern, musste man warten, bis der Wein überhaupt gebracht wurde und so weiter und so weiter. Das alles macht nicht den Eindruck eines Perfektionisten, der hier herrscht, sondern es wird mehr so gehandhabt, wie es halt gerade so kommt. Und was dann nun kam, was wir bestellten, war also folgendes: ein Salat aus grünen Bohnen à la Crème. Natürlich gibt es auf der Karte auch den üblichen grünen Bohnensalat mit Foie Gras und so weiter. À la Crème ist etwas anderes, etwas bodenständigeres, simpleres. Kostet ja auch nur 30 Franc, obwohl man sich fragt, nicht wahr, wieso ein Haufen, eine Handvoll geviertelter grüner Bohnen mit ein bisschen Creme Vinaigrette 30 Franc kosten muss. Wenn wenigstens dieser Salat delikat abgeschmeckt gewesen wäre, wenn diese Vinaigrette wenigstens hervorragend gewesen wäre. Das war sie nur leider nicht. Sie war zu salzig und zu sauer. Beides zusammen ergab eine Geschmackskomponente, die einfach zu scharf war, zu stark. Und das haute schon mal, muss ja nicht unbedingt sein, den Wein kaputt. Das war einfach zu viel. Als zweites Vitre chaude. Die Austern, die warmen Austern, waren in ihrem Meerwasser pochiert. Und da haben wir ein ähnliches Phänomen wie beim Räucherlachs, wenn er warm gemacht wird. Dieses Meersalz wird, wenn es aufgewärmt wird, wird ganz penetrant scharf. Die waren einfach zu salzig. Ich nehme an, dass der keinen Salz zugefügt hat, sondern dass es das Meerwasser war. Aber normalerweise werden Austern, wenn sie heiß gemacht werden, in einer Sahnesoße oder in einer Courbouillon gewärmt und nicht in ihrem eigenen Saft. Das war leider sehr der Qualität abträglich. Es war zu salzig. Diese Courgetten, Julien, die dazu dekoriert waren, übrigens waren die Austern in den Austerschalen dekoriert, serviert nicht in einem Cassoulet, diese Courgetten, Julien, waren völlig überflüssig. Sie brachten nichts an Geschmack und sie waren nur eine etwas völlig überflüssige Dekoration. Die Coquille Saint-Jacques auf einem Petersilienpüree waren wahrscheinlich noch das Beste, was wir überhaupt gegessen haben. Sie waren leicht angebraten und sie waren gerade an der Grenze, von wo ab man sagen müsste, diese Hitzebehandlung war zu viel. Sie wurden hart, sie wurden ein bisschen trocken, sie waren nicht mehr glasig innen, sie waren nicht mehr so saftig, wie wir sie zu Hause machen. Sie waren nicht fein, sie waren nicht zart, aber sie waren noch nicht ungenießbar. Es war gerade so diese Grenze. Es war auf keinen Fall eine feine Küche, ein elegantes Gericht. Es war aber auch nicht verdorben und der Geschmack war schön zart. Dagegen ließ sie nichts sagen. Beides übrigens, muss man sagen, waren große Portionen. Der Salat war eine Menge, die Coquille Saint-Jacques waren viel und auch die Austern immerhin 6 Stück große. Was die Quantität angeht, so lässt sich der burgundische Charakter auch hier nicht verleuchten. Weiter als Hauptgericht ein Poule au Faisan. Wenn ein Poule, ein Faisan, Henne bedeutet, nur bedeutet, das müssen wir noch checken, nicht wahr? Dann war das missraten. Wenn es bedeutet, dass es ein- oder zweijähriger Faisan ist, dann muss man die Sache mal näher untersuchen. Jedenfalls, so wie der Faisan serviert wurde, es war immerhin ein großes Stück Brust und eine Keule pro Person, war er eigentlich missraten. Das machen wir zu Hause besser, denn das Fleisch war hart, ohne ganz trocken zu sein. Aber es war hart und es war auf keinen Fall mehr saftig. Man hätte da eine etwas differenzierte Behandlung, hätte den Faisan viel besser bekommen. Und das ist schließlich auch kein Kunstwerk, das hinzukriegen. Die Soße war wiederum, wie übrigens auch, das muss ich noch hinzufügen, die Soße bei den Coquille Saint-Jacques sehr, sehr leicht war, sehr bekömmlich. Also Nouvelle Cuisine findet nicht in den Portionen statt, sondern bei den Soßen, was ja kein Nachteil ist. Die Fasansoße war ganz schön, der Fasan selber hatte einen anstehenden Wildgeschmack. Er war also nicht so fad, wie er oft schmeckt bei uns. Aber es war einfach viel zu hart, das Fleisch, und fast schon zu trocken. Jedenfalls, wir machen das alles viel saftiger, viel sorgfältiger. Da wird eben darauf geachtet, dass die Brust abgedeckt wird, dass sie rosa bleibt und dass die Keulen saftig bleiben. Dazu gab es, und das war nun ganz besonders dämlich, eine Art von Chinakohl in Streifen geschnitten und gedünstet. Da kann ich bloß sagen, nicht wahr? warum er nicht den Wirsing genommen hat. Einfach nur deshalb, weil alle anderen den Wirsing nehmen, dann kann ich nur sagen, alle anderen haben Recht und dieser Mann hat Unrecht. Denn das ist reiner Quatsch, diesen dummen Fadenkohl zu nehmen, vor allem wie er ihn gemacht hat. Zwar eben nicht in Butter, nicht Fett, aber auch völlig sinnlos und geschmacklos. Das war nun gar nicht. Es gab sonst nichts dabei, keine Kartoffeln und kein Gratin. Wie überhaupt, die Beilagen und Gemüse hier wohl nicht vorkommen. Beilagen gibt es nicht. Und dafür sind die Preise dann doch schon sehr, sehr hoch. Die Käseauswahl ist so miserabel, so provinziell, von schlechter Qualität, alte, eingetrocknete Käse, dass sich der Wunsch nach Käse ganz schnell gibt, nicht wahr? Man geht auf die Desserts zurück, die auch nicht überwältigend sind. Besonders es gibt diese langweiligen Sorbets, es gibt frische Früchte in der Jahreszeit, wo diese frischen Früchte importiert werden müssen aus Israel oder Südafrika. Und dann hatten wir dann doch ein bisschen Glück, denn die eingemachten Orangen, eine riesige Portion, schmecken ganz gut. Und die Bavarois mit Erdbeersoße war auch nicht schlecht, war ganz leicht und fein. Gut, da ging es nicht zu sagen. Der Kaffee war schlecht, die dazugereichten Pralinen bestanden aus 4 Schokoladentrüffeln, die erstens in der Qualität nicht besonders waren und zweitens überhaupt von der Quantität her natürlich lächerlich sind, wenn man überlegt, was man in anderen Restaurants wie gestern da in der Hermitage für großartige Mengen für einen Aufwand kriegt. Von Aufwand kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Ich meine, das Glas Champagner, 20 Franc plus 15% Bedienung natürlich, war von minderwertiger Qualität. Und da muss ich noch einmal auf Hermitage zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Der offene Champagner dort war ganz hervorragend. Ein Cremant von selten guter Qualität. Hier war er säuerlich und unangenehm, also gar nicht passend zum Dessert. Insgesamt wahrscheinlich die, wenn man von den Hymnen der Gebrüder Gourmillon ausgeht, das überschätzteste Restaurant Frankreich. Es ist eine Einsteinküche und keineswegs mehr. Wobei man noch berücksichtigen muss, dass dieses hier Burgund ist und Einstein in Burgund ist halt eben nicht so toll wie ein Einstein. Vielleicht im Rhonetal oder was weiß ich wo. Die Küche ist auf keinen Fall überwältigend. Sie ist nicht intelligent. Sie ist halt burgundisch insofern, dass die Portionen groß sind. Sie ist modern insofern, dass die Soßen leicht sind. Aber sie ist weder raffiniert, noch ist sie so sorgfältig oder begeisterungsauslösend ist sie überhaupt nicht, wie man uns das weismachen möchte. Ein Besuch, der zwar in diese Landschaft passt, das Niveau dieser burgundischen Küche treffend kennzeichnet, das ja überhaupt nicht so groß ist, aber ein Besuch lohnt hier dann wiederum eigentlich doch nicht. Dafür ist die ganze Geschichte zu teuer. Die Weinpreise sind so blödsinnig, dass wir zur Zweitperson über 700 Franc haben ausgeben müssen und getrunken wurde nur eine bessere Flasche Punimorage 78 Le Pucelle von Le Fleuve, der zu breit, zu pappig war. Und eine halbe Flasche Cagliari 77 von Alpustor, der zu dünn war, und ein Glas Champagner. Und dafür ist diese Rechnung dann doch zu hoch. So ist die Qualität überhaupt nicht. Für den Preis ist man in der Schweiz doppelt so gut und in Deutschland ebenfalls. Nochmal die Dummheit dieses Menschen Loiseau zu dokumentieren. Jetzt im Oktober war auf der Süßspeisenkarte waren lauter frische Beeren, Kiwis, Erdbeeren, Himbeeren, Walderdbeeren und Himbeeren. Was für ein Unsinn, jetzt in dieser Jahreszeit die Sachen zu führen. Da gibt es viel schönere Sachen. Die Käseplatte war von erbärmlichster Auswahl und von schlechtester Qualität. Alte, eingetrocknete Käse und es waren 3 Kellner da und es waren nur 4 Tische besetzt mit insgesamt 7 Leuten. Und aber außer sich selber die Fingernägel reinigen, taten die Kellner eigentlich nichts. Man saß da rum und wenn man sie brauchte, waren sie nicht da. Die Zustände sind wirklich haarsträubend bei den Preisen und bei dem Lob, was die so eingesackelt haben. Und letzten Endes ist auch das, sind die Fehler, die man bemerkt, nämlich durch die Dummheit dieses Kochs. Wie kann er diesen dummen Kohl nehmen zu der Fasan, wo man so schöne Sachen mit Wirsing oder mit anderen Sachen machen könnte? Wie kann er dieses Austernwasser, offensichtlich 3-4 Mal Austernwasser gesammelt, dann noch reduziert und darin pochiert und dann das Wasser mitserviert? Wie kann er nicht wissen, dass das das Salz verstärkt? Dieser Mensch ist leider ein Dämlack. gut, die Hässlichkeit, ich meine, dass man das so primitiv lässt, dass irgendwann schlecht, das ist ja wieder um in eine gewisse Nostalgiefreude. Aber dann bitteschön, vielleicht eine bessere Beleuchtung, die vorteilhafter ist, dass man nicht aussieht wie eine Leiche abends, und vielleicht ein paar Blumen, wie das früher bei Vino war, der etwas Hübsches dekoriert noch hat, sag ich mal. Ja, also das ist alles höchst, höchst unerfreulich, wenn man die Preise bedenkt und wenn man bedenkt, dass der von Gomio noch über Lamloise gestellt wird. Absolut ungerechtfertigt, und davor ist aus dem Grunde nur zu warnen. Sonst könnte man sagen, na gut, davon gibt es eine Menge. Die Küche hier ist allgemein, man merkt das immer mehr, je mehr man so Speisekarten liest, allgemein verseucht und korrumpiert durch Touristen. Alle wollen so fein kochen. Es gibt überhaupt keine wirklich bodenständige Kneipen mehr. Es gibt keine Andouillette und die Sachen, sondern alle haben sie da ihre Turbos und alle haben sie ihre Gratin d'Écrevisse und alle haben sie ihre Marguerite Canard. Gemüse oder Salat gibt es hier überhaupt nicht. Von der sogenannten Regionalküche sind nur noch die großen Portionen übrig geblieben, aber man versucht dann fein zu sein, und das schaffen die alle nicht, das sind die Bauern hier. Nochmal auf den Unterschied hinweisen, den von Kellnerinnen und Kellnern, anhand von gestern von Monsieur Paras Hermitage, wo diese Mädchen bei aller Aufgemotztheit doch sehr fix waren und aufmerksam, und heute wie diese muffligen Typen da rumstanden und dieser Oberkellner, der keinen Finger regte und wenn dann nur, um sich mit dem Finger, den anderen Finger die Nägel sauber zu machen, heimlich aber doch nicht zu übersehen. München, den 20. Juli 1981. Sehr geehrte Damen und Herren, am 30.04. hatte ich in einem Brief an Ihre Redaktion meinen Unmut geäußert über die Artikel Ihres Zeitschmeckers Siebeck. Mit Datum vom 14. Mai erhielt ich eine vorgedruckte Karte, auf der ich lesen konnte, Sie hätten meine Zuschrift aufmerksam gelesen und meine Stellungnahme an den Autor der Veröffentlichung weitergeleitet. Ich empfinde es als unerträglich, wie Sie mich als Leser hier verschaukeln. Immerhin habe ich mir die Mühe gemacht, meine berechtigte Kritik zu äußern, und Sie lesen den Brief nicht einmal, aber haben die Unverschämtheit, das zu behaupten. Sie haben den Brief doch allenfalls überflogen und beim Stichwort Zeitschmecker Siebeck den Brief in das entsprechende Schubfach gesteckt. Wieso sollte Herr Siebeck der angemessene Empfänger meines Briefes sein, wenn ich schreibe, für mich hat seine gesamte Thematik einen viel zu hohen Stellenwert? Dazu Stellung zu nehmen, wäre doch Sache des maßgeblichen Redakteurs. Herr Siebeck versucht doch verständlicherweise, so viele Artikel wie möglich unterzubringen. Herr Siebeck kann Austern schlürfen und weiß, an Wachteln zu nagen, also liegt es doch in seinem Interesse, diese Fähigkeiten zu vermarkten, und bei der Zeit gelingt ihm das. Sollte er etwa mit Franz Beckenbauer im Fernsehen um die Wette Knorrsuppen löffeln? Doch wohl kaum. Nicht auszudenken, wenn so eine Suppe den zarten Gaumen ihres Zeitschmeckers der Fähigkeit beraubte, einen 600 D-Mark von einem 700 D-Mark Wein zu unterscheiden und darüber hinaus dem interessierten Leser kundzutun, wann und wo ein Wein für 700 D-Mark im Lokal nicht zu teuer bezahlt ist. Natürlich bräuchte ich die Artikel des Herrn Siebeck nicht zu lesen, wenn sie mich anöden, aber ich empfinde die Berichte ihres abgeschmackten Schmeckers als eine Zumutung, wenn ich an die Mehrzahl der Länder der dritten Welt denke. Und daran ändert sich auch nichts, wenn Herr Siebeck bisweilen zwischen Trüffeln, Kaviar und Mouton Rothschild in die Niederungen bürgerlicher Küche herabzusteigen geruht. Immerhin passt eines zum anderen. Die Arroganz Ihres Herrn Siebeck und die Art, in der Sie Leserbriefe aufmerksam lesen. Glücklicherweise kann ich dem Geschwätz Ihres Zeitschmeckers künftig leicht entgehen. Ich werde mein Abonnement der Zeit zum nächstmöglichen Termin kündigen. Hochachtungsvoll. Conti Fischstuben, Berlin. Ja, also ganz modern ist es ja hier. Moderner Schick. Nun ja, da kann man nichts gegen sagen. Nicht wahr? Jetzt ist die Unruhe in der Dekoration, die gehört nochmal zu diesem modernen Innenzeugs, aber es ist eben Gott sei Dank einmal nicht so plüschig. Und man sitzt, wenn man nicht unbedingt auf der Veranda sitzen will, was die Leute allerdings vorzuziehen scheinen, sitzt man auch nicht schlecht. Das ist also soweit ganz schön. Das werden auch, da es ja bekanntlich ein reines Fischlokal ist, werden ja auch die frischen Fische manchmal an manchen Tischen rumgezeigt. Nicht jeder Gast hat das Vergnügen, es hängt wohl damit zusammen, welchen Kellner man hat. Und damit hängt überhaupt sehr viel zusammen. Das heißt, es kann also die Aufnahme der Bestellung sachkundig kommentiert werden, es kann beraten werden, es kann aber auch nur in einem schlechten deutschen Akzent, nicht wahr, daneben gehen. Man kriegt dann eben nichts. Das heißt, man kriegt da schon was, aber man wartet halt. Die Sache ist dann eben nicht ganz so perfekt. Als Amisch gibt es ein bisschen Rohkost. Die Teller sind bunt und zwar nicht zusammenpassend. Die Speisekarte ist auch nicht gerade ein Muster von gediegenem Geschmack. Ich würde eher sagen, etwas Kettengeschäft ist dabei. Es ist alles ein bisschen unruhig und bunt. Das ist es sicherlich. Die Speisekarte verzeichnet fast nur Fische, zwei, drei Fleischgerichte. Und die Fische gehen dann so bis 44 Mark. Es ist alles ganz schön teuer. Da kann man nichts gegen. Das ist klar. Und wie es dann weitergeht, dann gucken wir mal. Auf der Weinkarte sind unglaublich viele deutsche Weine. Und dafür, dass es nur ein reines Fischlokal ist, sind davon erstaunlich wenig trockene Weine. Ja. Wiederum sind unter diesen wenigen trockenen einige ganz hervorragend. Wir haben eine Rheingauer Spätlese, eine Riesling Spätlese getrunken für 47 Mark, die ganz hervorragend war. Die beweist, dass der deutsche Wein nicht nur mithalten kann, sondern tatsächlich wirklich ganz, ganz hervorragend ist. Also ich mache das lieber. Ja, und dann gibt es Schmalz bei den Amisgeheu, bei den Rohkost. Das ist so eine Berliner, erinnert, das Einzige, was hier an Berlin erinnert, ist der Schmalz. Nicht? Was so Architekten sich manchmal einfallen lassen, hier muss jeder Kellner den normalen Eingang benutzen. Der kommt also ins Restaurant rein und wenn hier Hochbetrieb ist, wenn die Gäste rumstehen oder auch wenn sie nur sitzen und die Kellner müssen für jedes Glas Bier, für jeden Teller den einen Eingang benutzen, den auch die Gäste benutzen müssen, das ist natürlich schon heillos chaotisch. Ja. Fischernetzdekorationen an den Decken und Segelbootbilder überall. Und so ein bisschen Kajütenstil, naja, ist halt Seafood. Eine Steinbutt-Cremesuppe erwies sich als mit einer Bechamel gedickt. Und zwar eine Bechamel, die nicht mal richtig ausgekocht war, nicht mal gar gekocht war. Der Mehlgeschmack war ziemlich deutlich. Mehlbutter. Also Mehl war, rohes Mehl schmeckte durch. Der Fisch ist sonst ein bisschen zu durch. Ja, es sind eine ganze Menge Fischstücke drin in der Tasche und die sind einigermaßen. Die klare Fischsuppe ist ja nach französischen Maßstäben sogar eine Bouillabaisse. Es sind unglaublich viele Fischstücke drin. Vom Lachs, von allen möglichen Fischen und Tomatenstücke und die sind enthäutet, Gott sei Dank, und hat einen schönen Safrangeschmack. Es ist nur ein bisschen zu viel Petersilie drin, aber gegen diese klare Fischsuppe ist noch wirklich nichts zu sagen und für ihre 8 Mark durchaus passabel. Ja, also diese Steinbutt-Cremesuppe ist leider eine Katastrophe. Sie schmeckt wie eine Spargelcremesoße, Suppe aus der Tüte, ganz deutlicher Mehlgeschmack, überhaupt kein Fischgeschmack. Na, man weiß überhaupt nicht, was man isst. Man isst eine eierschalenfarbene, mehlige, gegen Magengespüre vielleicht gut, aber sonst überhaupt keine Ähnlichkeit mit Fischsuppe oder nur mit Mehlsuppe halt. Das erinnert mich ein bisschen ans Kinderheim. Der warme Hummer ist leider eine heiße Tragödie. Das Viech selber, klein, Gott sei Dank, geht gerade noch. Ich meine, was die Kochzeit anbetrifft, geht gerade noch. Man kann nicht sagen, er sei nun so trocken und so hart, wie er sehr oft oder meistens ist. Nein, nein. Aber, dass er vom Ober am Tisch langwierig, langsam auseinandergefieselt wird, mag durchaus im Sinne der Mehrzahl aller Gäste sein. Soweit gut. Wir mögen es nicht. Soweit so gut. Aber er wird serviert mit einer Ketchup-Mayonnaise, also Sahne-Ketchup und so weiter. Dieses Ding hat einen Namen. Ich glaube, das läuft unter Amerikain, aber das hat noch einen ganz bestimmten Namen. So dann. Mit weicher Butter als drittes, mit einer einfachen Mayonnaise. Aber diese Mayonnaise schmeckt ja auch so künstlich und so gemein. Hat man denn in einem Restaurant wie diesem noch nie etwas von Charlottenbutter gehört, noch nie etwas von einer Beurre Blanc, noch nie etwas von, ja, und wenn es Hollandaise wäre, mein Gott, mach mal. Oder flüssige Butter. Oder flüssige Butter, ja. Aber wir sind immer noch im Fischerkonti, Fischertuben und regen mich immer noch über den Hummer auf. Das heißt, über die Soßen dazu, dass die, über diese Unkultur, mit der hier der Hummer serviert wird. Das macht man ja auch in Amerika kaum anders. Da hat man doch eventuell noch Ketchup in der Flasche offen und ehrlich am Tisch stehen, aber hier ist es ja auch drin in der Soße. Also dieser Hummer, diese drei Soßen dazu sind furchtbar. Das heißt, das eine ist ja nicht mehr eine Soße, das ist einfach nur weiche Butter. Das ist schon schlimm. Außerdem sitzt man hier bei halbleerem Restaurant mit den Amuse-Gay, das heißt mit den Radieschen, mit den rohen Holzchen-Sellerie-Stangen und mit den Karottenstäbchen und mit dem Schmalz und mit wieder so irgendeinem komischen Sachen sitzt man noch beim Hauptgericht. Das wird einfach nicht weggeräumt. Die Teller werden auch nicht weggeräumt, obwohl wirklich kaum Betrieb ist. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Dann scheint man hier auf die Idee, dass ein Gast auch die Hummerbeine auslutschen und zuzeln möchte, nicht zu kommen. Denn weder das ist das Besteck dafür da, noch gibt es Fingerschalen. Nicht? Hummersoße ist also nach Barbaras Kindererfahrung Mayonnaise mit Ketchup gemischt. Das, was Kinder gerne mögen. Schmeckt doch gut so Fischstäbchen. Und man sollte hier ehrlicherweise vielleicht auch mal Fischstäbchen auch auf die Karte setzen. Für, sagen wir mal, 32 Mark. Nein, angesichts unseres Hauptgangs muss ich einen großen Rückzieher machen. Es ist der Fisch nicht in Ordnung. Diese Lot ist total durch. Basler Art nennt man das. Es ist furchtbar. Ich schwimme in einem halben Liter in einer Soße, die schon auf dem Weg hierhin eine dicke Mehlhaut bildet, die nach nichts schmeckt und nur, wenn überhaupt, dann nur nach Petersilie, die drüber, frisch drüber gestreut wurde. Innen drin ist das die gleiche Pampe, wie sie bei der Steinbutt-Suppe die Grundlage bildete, beziehungsweise nicht die Grundlage, sondern Hauptbestandteil. Das ist schon schlimm. Dann haben sie hier diese Tomate da zur Rose gedreht, nicht wahr? Unappetitlich, unessbar verkitscht. Und das Schlimmste ist, dass die Konfektion. Nein. Ja, da ist. Oh. Dass eventuell der konfektionierte Reis, ein Langkornreis, der dazu gereicht wird, zu Mehlsoßen wird immer Reis gereicht in Mitteleuropa. Das ist eine alte Tradition. Und allein schon diese Vorstellung ist furchtbar, dass der Reis tatsächlich das Beste ist. Dabei ist er nicht einmal perfekt. Man kann den Horror dieser Soße nicht einfach beschreiben, indem man aufs Mehl hinweist, auf die Haut, die sich bildet. Man muss auch sagen, wieso? Wieso eigentlich sowas nicht gesalzen wird? Wieso sowas nicht gepfeffert wird? Oder was weiß ich auch immer? Wieso nicht vielleicht ein bisschen Zitronensaft dran ist? Wieso nicht vielleicht ein bisschen mit Wein gearbeitet wurde, was man rausschmecken müsste? Nichts davon. Es ist eine Pampe, die... Nein. Es ist erschütternd, erschütternd. Man muss es leider sagen. Diese Lot ist Bahnhofsrestaurants würdig. Sie schmeckt nach nichts. Das ist doch kein Fisch, das ist keine Soße, das ist nichts. Das ist wirklich deutscher Einheitsfraß. Ich bin aber nicht so sicher, ob das wirklich mehr ist. Die Lotte war sogar noch tiefgefroren, das ist völlig klar. Anders kann ein Fisch. Es ist genügt nicht ein schlechter Koch dazu, um einen Fisch so herzurichten. Es muss auch noch in der Verschwörung muss auch noch die Tiefkühlindustrie sein, um dieses Resultat hervorzubringen wie diese Lotte. Das ist nun der absolute Tiefpunkt dieser Küche hier gewesen. Doch wenden wir uns den gebratenen Zanderfilets zu, die Filets selber. Das sind das, was sie vorhin sagte, das heißt, sie sind schon ganz gut zubereitet. Nur ganz, ganz, ganz, ganz leicht gemehlt, so wie es nur eben sein muss. Und überhaupt nicht durch, also nicht trocken, sondern wirklich noch ganz schön saftig und so weiter. Sie schwimmen in Butter, sind viel zu fett. Sie sind sehr stark gesalzen. Versalzen wäre vielleicht noch nicht, aber für manche Menschen vielleicht schon. Es ist jedenfalls nicht die delikate Küche, nicht die feine Küche. Und die Pellkartoffeln dazu, die in Butter geschwenken, sind auch schon vor 2 Stunden vorbereitet worden. Man merkt sie ihnen an, die Haut ist dick und zäh und ledern. Und die Julienne, eine kleine Julienne aus Karotten und was weiß ich, ist ebenfalls von Butter durchzogen und insofern auch kein Rausreißer mehr. So muss man sich mit dieser tatsächlich ordinären Bistro-Zitrone beschäftigen, die daneben liegt. Und wenn man die darüber träufelt, ja, zugegebenerweise hat dieses Zanderfilet tatsächlich nur einen geschmacklichen Reiz. Aber bitteschön, es ist ein Bistro-Essen. Und in einem Lokal wie diesem mit diesen Preisen nun absolute Schweinerei. Dazu wird typischerweise ein Salat serviert. Da fühlt man sich gleich nach Manhattan versetzt, nicht wahr? Eine Riesenschüssel Salat oder ins Mövenpick versetzt. Eine Riesenschüssel und da gemischter Salat, das heißt also Radicchio und was weiß ich. Und diese Pappkartonkresse und darüber halt Dressing. Ja, ja. Dressing ist hier das Stichwort. Hier wird gedresst. Das Einzige, was man positiv bemerken muss, ist, dass man hier einen anständigen deutschen Wein kriegt. Ziemlich teuer, machen wir uns nichts vor. Über 40 Mark, aber wir wissen, was der kostet. Das ist eine Kalkulation von, der kostet 17 Mark wahrscheinlich. Die kriegen es noch billiger. Also eine Kalkulation, die haaressträubend ist, aber immerhin. Das kann man durchtrinken, was besonders mittags sehr angenehm ist. Und der Wein ist anständig sauber. Wo kriegt man das schon? Das kriegt man auch woanders nicht überall. So selbstverständlich, dass man unter vielen deutschen Weinen dann doch ein paar gute, trockene auswählen kann. Damit hat sich's. Die Amuse-Gueux-Palette mit der Rohkost wurde tatsächlich erst mit den abgegessenen Tellern des Hauptgerichtes abserviert. Und der Service, er mag verschieden sein, das mag an den Kellner liegen, aber ich hatte mal das Pech beim letzten Besuch, dass wir einen Kellner hatten, der durch Abwesenheit glänzte. Er war einfach nie da. Leere Gläser, abgegessene Teller, was weiß ich. Und das bei einem halbleeren Lokal. Noch etwas muss zu sagen sein, ganz allgemein in Berlin scheint es keine Weinkeller zu geben. Oder es hat sich hier einfach noch nicht rumgesprochen, dass Rotweine kühl serviert werden. Nehmen wir jetzt lieber einmal aus. So habe ich ausnahmslos, und zwar bis zu einer lächerlichen Wärme, das ist nämlich schon 25, 26 Grad, Rotweine serviert bekommen. Da konnte ich nur Kopf schütteln. Und auch auf entsprechende Fragen an den Kellner wurde in aller Unschuld gesagt, naja, Rotweine servieren wir selbstverständlich immer warm. Und das geht bis zum Beaujolais, der tatsächlich, kaum zu glauben, im KDW ebenfalls mit Zimmertemperatur, also 22, 23 Grad, serviert wird. Dabei ist das KDW nun, darauf kommen wir noch zu sprechen an anderer Stelle, aber es ist schon. Und dann noch dieser Beaujolais in einem Stand, der dann den Namen Paul Bocuse trägt und mit einem Beaujolais, der auch seinen Namen hat. Also das ist schon ein bisschen grotesk. Da macht man sich offensichtlich zwischen Kreuzberg und Dahlem und Charlottenburg und Wilmersdorf nichts draus. Das wird so getrunken und damit basta. Noch eine Eigenheit lässt sich über Berliner Gastronomie verallgemeinern. Das ist der architektonische Innenstil. Hier scheinen die Zeit stehen geblieben zu sein. Überall findet man 50er Jahre. Und auch wenn es neu ist, wenn alles picobello renoviert worden ist, irgendwie hat es diesen muffigen Plüschgeruch, der Nierentisch-Atmosphäre der 50er Jahre. Das ist fast schon skurril und darüber nachzudenken, wäre hier völlig fehl am Platz. Man entrinnt dem Muff nicht, den Seidenschirmlämpchen und dem schwellenden Polstern. Ja, was soll man dazu sagen? Also schön ist das eigentlich nicht. Datteln, Horneburg, den 26.07.87. Motto: Als ich sah, wie er sich mit der Gabel hinter dem Ohre kratzte, blieb mir das Messer im Halse stecken. Köchinnenpalaver. Betrifft Fernsehdemo. Sehr geehrter Herr Siebeck, da verfolgte ich mit Interesse Ihren Bericht im Fernsehen und natürlich auch die Demonstration des Tafelns. Das anfängliche Vergnügen schlug aber bald um. Gründe. Erstens, Besteckteile, die man einmal aufgenommen hat, dürfen das Tischtuch nicht mehr berühren. Sie sind jeweils und ausschließlich auf dem Teller abzulegen. Das Ankippen auf dem Tellerrand gilt nur in Köchinnen und gleichgestellten Kreisen als vornehm. Zweitens, mit vollen Bäckchen kauend nach dem Glase zu greifen, ohne vorher die Serviette benutzt zu haben und zu trinken, ist ganz schlimm. Der passende Ausdruck hierfür ist Wasserspülung. Am Glase entstehen gut sichtbare, aber höchst unappetitliche Schmuddelränder aus Wein und Soße. Pfui, bah. Nur Tassen, Steinzeug, Bierkrüge und sonstige undurchsichtige Gefäße dürfen derart, also vollmundig und ohne Serviette, geschwenkt werden. Drittens, Aufstützen des Ellbogens beim Trinken, also wissen Sie, nee. Trotzdem voller Hochachtung und mit freundlichen Grüßen. Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typo auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht. Chip hier in WW Restaurant du Raisin gehört zu den besseren, wie man so sagt. Es wird gelobt und gepriesen. Und diese Feinschmecker-Adresse auf dem Marktplatz löst zunächst Verblüffung aus, weil dieses Lokal ein ganz primitives, simples Bistro ist mit Drahtplastikstühlen und primitivster Art, mit den Maggi- und Knorr-Assemblagen auf den Tischen. Aber man sagt sich, es ist gemütlich, es ist atmosphärisch, und außerdem geht eine Treppe, eine Teppich kleidete Treppe, ausgelegte Treppe nach oben ins Restaurant, und das wird dann nun erst zu einer bestimmten Minute geöffnet, während unten schon gegessen wird. Erst dann wird man oben raufgelassen, und siehe da, oben ist es keineswegs elegant, oben ist es auch mehr oder weniger primitiv. Man sitzt auf Plastikstühlen, die Dekorationen bezeugen nicht gerade von großem Geschmack, der überhaupt, wie sich später herausweisen wird, bei der Kochkunst des Chefs keine Rolle spielt. Es gibt da mehrere Menüs zu 45, 65 und 80 Franken. Wir hatten das 65 und 80 Franken Menü. Und was nicht auf der Karte stand, was uns dann später gesagt wurde, war, dass das 80 Franken Menü nur zu zweit genommen werden kann, weil der letzte Gang, der Hauptgang, eine Breisttaube war, die eben nur als halbe Taube zugestanden wird. Es muss also jemand da sein, der sie auch essen möchte. Na gut, wir haben das alles gemacht. Wir haben diese zwei und so weiter. Und nein, aber noch ziemlich fassungslos von dem Erlebnis. Erbach, Rheingau, den 8. März 1979. Betrifft Ihr Artikel München, deine Sterne. Sehr geehrter Herr Siebeck, ich kann dem Restaurant Böttner nur gratulieren, dass man Ihnen die Bedienung verweigert hat. Besonders dem Service gehört ein besonderes Lob wegen Aufmerksamkeit und Menschenkenntnis. Ich würde mein Restaurant, wenn ich eins hätte, auch nicht von jedem kritisieren lassen, auch wenn Sie glauben, vor einem Jahr in falscher Gesellschaft gewesen zu sein. Man sucht sich eben die Leute aus, mit denen man verkehrt. Schon wie Sie allein in dem Artikel München, deine Sterne schon wieder das Restaurant Böttner beschreiben, zeigt Ihre negative Einstellung zu diesem Haus. Sind Sie vielleicht nicht oft genug zu einem kostenlosen Essen eingeladen worden? Hochachtungsvoll. Kopie an Restaurant Böttner mit der freundlichen Kenntnisnahme einer Lesermeinung. Le Canard, Hamburg. Bei Herrn Viehhauser im Canard setzen wir uns hin. Oberkellner war freundlich, fragte, was für ein Aperitif wir wollten. Und dann kam lange Zeit gar nichts, keine Speisekarte und nichts. Und schließlich saß unvermutet Herr Viehhauser im Sessel am Tisch im vierten leeren Stuhl und sagte, er habe da ein Problem. Er möchte mir nichts kochen, weil ich vor 5 Jahren etwas über ihn geschrieben hätte, das voreingenommen gewesen sei. Wir hatten den Platz, nein, ich schrieb damals und so weiter. Und wir hatten wieder mal den Platz neben der Schwingtür zum Klo. Und eine Tür, und die schwingt dann 10-mal, wenn jemand durchgeht, schwingt sie 10-mal. Mehr ist dazu nicht zu sagen. L'Escargot, Montorgueil, Paris. Spion, der die Seite verkehrt rumlistiert, tu das mal da in dein Dings rein. Also ich war gerade dabei zu sagen, dass hier eigentlich, dass hier die Nachbarschaft das Beste ist. Wenn man Kupfertöpfe kaufen will, Küchenutensilien für Profis, alles ist hier in einer Umgebung von ein paar Metern. Die schönsten Geschäfte findet man hier. Das schönste Restaurant ist es zwar, könnte im Wettbewerb stehen, weil ich finde es nach wie vor richtig schön hier, wie das so angeordnet ist und das alles, das ist schon gut gemacht. Da kann man nichts gegen sagen. Aber ich weiß, man hat so einen frustrierenden Eindruck, es taucht alles nichts. Nicht? Es taucht alles nichts. Es fehlt so. Der Wein, ja, der Wein, wenn der Wein schon nichts taucht, dann ist es schon schlimm. Und irgendwie, ich weiß, die Leute geben sich keine Mühe. Die warten bloß auf Hochbetrieb, um viel zu verkaufen. Die warten aber nicht darauf, einen einzelnen Gast einen Spaß zu machen. Das ist wohl wirklich das, was man sagen kann. Hier in der Escargot Montague, in der neuen Escargot Montague. Wo kommen die Hauptgerichte? Mein gegrillter Schweinswurst ist total schwarz verbrannt an der Oberfläche, aber richtig schwarz verbrannt. Dazu gibt es eine unglaubliche Menge von Kartoffeln und Würfeln, die frittiert worden sind. Ich glaube, sowas finde ich auch nicht gut. Mit Recht finde ich das nicht gut. Und das Bavette ist also eher so ein Rinderstück, naja, riesig, mit geschmorten Zwiebeln drauf und eine großen Fladen Kartoffelgratin. Ja, es ist ein Gratin. Gut, jetzt wollen wir mal sehen, wie das alles im Einzelnen schmeckt. Außerdem ist bei diesem gerührten Schweinefuß noch eine Tomate. Oh, das sieht allerdings nicht gut aus. Da habe ich schon Autobahn-Raststätten-Assoziationen. Leider muss gesagt werden, dass die Küche diese Autobahn-Raststätten-Qualität noch unterbietet. Das ist wirklich ganz furchtbar. Dieses Bavette ist ungenießbar, weil es zäh ist wie Gummi. Und der Schweinsfuß besteht nur aus Knochen und da kann man verstehen, warum im Lyon 2 geserviert wurde. Da ist überhaupt nichts dran. Er hat auch keinen Geschmack. Wenn, dann ist es verbrannter Geschmack. Und diese Kartoffeldinger da, diese Fritz, diese zerhackten, sind grauenhaft. Und das ist schon wirklich eine Zumutung hier. Dann zu dem Preis. Das hier ist der Beschiss am größten. Bei den anderen Läden, wo es schlecht war, da hat man gemerkt, die können es nicht besser. Und wir haben auch nicht so viel Geld dafür genommen, aber hier, das ist wirklich ein starkes Stück. Die Schalotten auf dem Rindfleisch sind auch als wären sie von der ordinärsten Zwiebeln. Auch das kann man. Man kann schon Noten irgendwie so hinkriegen, dass sie schmecken wie die bittersten, miesesten Zwiebeln. Hier hat man das geschafft. Wahrscheinlich ist da eine Qualität des Fetts, wahrscheinlich ist daran, dass überhaupt kein Weißwein benutzt wurde. Das hier in der Escorzo Montague war das Schlimmste, weil es relativ teuer war. Es war überhaupt das teuerste bis jetzt. Also hier wollen wir auch nichts mehr anderes essen. Furchtbar. Und kommen dann ein paar Gäste mehr. Da wird sogar der Service hier unzuverlässig. Der Milchkaffee wird bestellt. Der Kaffee wird gebracht und die Milch wird versprochen und kommt erst, nachdem der Kaffee schon lauwarm ist. Weil solche Sachen dürfen nicht sein. Das funktioniert eigentlich alles nicht hier. Komisches. Aber solche Restaurants leben davon, dass die Touristen am Nebentisch, besonders die aus Amerika, vor dem Kellner die Augen verdrehen und sagen, es war superb, es hat ja wunderbar geschmeckt und der Teller ist leer und sie haben alles runtergekriegt. Das ist ihnen nicht schlecht, sie brechen nicht zusammen und sie sagen, wenn sie nach Hause kommen, in Paris haben wir so toll gegessen. Das ist eigentlich ein Mirakel, denn auch alle anderen Dinge, die man am Nebentisch sieht, wie bei der Terrine, ein unglaublich furchtbarer Brocken von ja, wirklich, wie Hundefutter. Und bei einer Muslin, der Boschi, da hat die Soße eine Haut, die ist mindestens 2 mm dick. Das ist alles wirklich ganz furchtbar hier. Ne? Wirklich furchtbar. Ja. Das ist hier so ein richtiger... Ja, jetzt ist drin. Wo ist denn gerade rausgerutscht zum Teufel? Also wir sind immer noch bei der Escorzo Montague. Das Übel an diesem Laden ist, man merkt ganz klar, bei den anderen Laden, wo es schlecht war, da haben sie sich, will nicht sagen, bemüht, aber sie konnten es einfach nicht besser. Und hier, sie haben sich nicht einmal bemüht, das war denen so wurscht. Das ist hier so schlecht ist man überall in Deutschland und in Paris genauso. Und das sind alles diese Frustrationen für Touristen, weil die denken, das wäre es nun. Das ist es überhaupt nicht, das ist absolut schlecht. Mein Gott, wie miserabel das war. Man kann sich nur ärgern, wirklich. Der Escorzo Montague. Das ist wirklich sehr gut und gar nicht mal teuer. Da kann man nicht meckern und alles mit Crème fraîche. Ach, letztes Jahr im Elsass, das war auch ganz ausgezeichnet. Ja. Ach, Frau Dr. Biermann, reichen Sie mir doch mal die Kroketten. Das ist wirklich sehr gut und alles auch sehr reichlich. Das gibt's ja heute kaum noch. Ja, das verschwindet langsam. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Schmeckt geil, Mutti, was? Hat er nicht? Das hat er. Man fühlt sich ganz wie zu Hause und gar nicht mal teuer. Ach, Frau Dr. Biermann, probieren Sie doch mal diesen Brokkoli. Hab ich schon probiert, aber ich nehme mir gern noch einmal. Das ist mal was ganz anderes und Abwechslung muss sein. Jens, hörst du auf zu stippen? Wir sind hier nicht in Berlin. Warum nicht, Mutti? Machen wir doch zu Hause auch immer. Ach, das ist wirklich sehr gut, gar nicht mal teuer. Finden Sie nicht auch, Frau Dr. Biermann? Da haben Sie ganz recht. Das gibt's ja heute kaum noch. Ja, das verschwindet langsam. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Ach, der Wolfram Siebeck, der hat ja so recht. Sie hörten? Da gehen wir nicht mehr hin. Wolfram Siebecks Restaurantverrisse. Eine Sendung von Ulrich Gerhardt. Im Originalton Wolfram Siebeck. Die Leserbriefe las Raphael Jouvet. Ton und Schnitt Jean Schimschak. Collage und Regie Ulrich Gerhardt. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2017.